Radio RSG am Wochenende. Kai Bedo hier, guten Abend. Am Freitag, den 13. geht's jetzt rein in die Top 30. Und auch diese Woche hat sich einiges getan. Gleich 3 Re-Entries sind dabei und auch 2 Neueinsteiger. Und auch an der Spitze ist alles neu. Das bröseln wir jetzt nach und nach auf. Legen wir los mit Wiedereinsteiger Nummer 1. Hier ist Sascha. Good Days. Platz 30. I got nothing to hide, but the ghosts, they just won't leave me alone. But with you by my side, there's a light at the end of the tunnel. And I keep running, I keep running, I keep running with you. Green lights and a radio, no stop. Suns are crossroads, stars up and a place to go. Let the good days follow. Platz 29. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la. Ellie Goulding und Love Me Like You Do. Kurz die Info, wie es steht bei Dortmund gegen Mainz nach 84 Minuten. 4:2. Platz 28. Full of Stars. Da ging es einen Platz höher für Coldplay diese Woche. Die haben einfach mit der 29 mit Ellie Goulding getauscht. Radio RSG. Richtig was los in Berlin in diesen Monaten. Gerade ja erst die Berlinale, dann kommt die große Reisemesse ITB und Ende März, da kommen dann die Stars und Sternchen in die Hauptstadt zum Echo. Der Echo wird zum 24. Mal verliehen, dieses Mal moderiert von Barbara Schöneberger und als Live-Act dabei sein wird Herbert Grönemeyer dieses Jahr. Der hat sich einiges vorgenommen dieses Jahr, geht ja auch wieder auf Tournee. Unter anderem geht's nach Köln, Oberhausen, Bonn und Bocholt. Seine neue Single, die habe ich jetzt neu eingestiegen auf Platz 27. Herbert Grönemeyer, Fang mich.

26. So much pressure, why so loud? If you don't like my sound, you can tone it down. I gotta roll, and I walk it alone. Uphill back, I look good when I climb. I'm ferocious, precocious, I get braggadocious. I'm Platz 25. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible.

pull inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning red lights, turning high. I can't turn back now. So hold on tight. David Guetta unverändert auf der 22 diese Woche. Radio RSG. Ich habe vorhin ein sehr interessantes Interview mit ihm gelesen. Da wurde er gefragt, ob er nicht Probleme mit den Ohren hätte. Als DJ ist er regelmäßig dieser Wahnsinnslautstärke auf Partys ausgesetzt. Und seine Antwort zu dem Journalisten war: Ich arbeite jeden Tag im Studio und trete nachts auf, aber ich höre sie gut. Gut, dann kann er gerne weiter produzieren und so schafft er es auch diese Woche wieder zweimal in die Charts. David Guetta auf der 13 ist er auch noch mit Lovers on the Sun ebenfalls unverändert. Kult Hits und das Beste von heute. Radio RSG. Platz 21. Don't turn away. There's still time. A tiny moment. Don't let go today. We can still shine. We are not broken. Scarce to see that we are a step away. The one to take us one way. We are. Platz 20. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about Sheeran, für ihn ging es 4 Plätze runter diese Woche. Und was bitte ist denn da bei den Grammys passiert? Aftershow-Party? Und plötzlich will Lady Gaga bei Ed Sheeran Drinks bestellen. Also sowas hat er auf jeden Fall getwittert. Da schreibt er, ich liebe Lady Gaga, ich habe vorhin mit ihr gesprochen und sie hat mich mit dem Kellner verwechselt. Hashtag, brauche ich einen neuen Anzug? Aber so kommt man ja gut ins Gespräch, ne? Die Top 30 am Freitag vor 23 Uhr noch Platz 16, Calvin Harris, Outside. Auf der 17 ist Tove Lo mit Habits. Platz 18, Nickelback, dieser hier. Und Platz 19, Siegmann, Nobody to Love, hören wir jetzt. Ich bin Kai Belo, schönen Abend.

Es ist 23 Uhr. Radio RSG Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Bohm, guten Abend. Das Wetter trocken bei Nachtwerten um 5 Grad. Borussia Dortmund erkämpft sich 3 weitere Punkte. Die Kämpfe in der Ostukraine gehen trotz Einigung weiter. Borussia Dortmund ist vielleicht auch durch den Marco-Reus-Effekt im Aufwind. Nach einem bitteren 0:1 Rückstand durch ein Tor in der ersten Minute hat sich Dortmund gegen die Gäste aus Mainz zurück ins Spiel gekämpft. Trainer Jürgen Klopp war im Sky-Interview nach dem 4:2 sehr erleichtert. Schreckliches Tor für uns, schrecklicher Beginn mit der ganzen Vorgeschichte, wie wir nach 1:0-Situationen in der Saison bisher immer reagiert haben, muss man sagen. Das war jetzt in der ersten Halbzeit nicht so. Wir haben da unsere Möglichkeiten gehabt, sogar sehr gut direkt reagiert. Würde ich sagen, Pech gehabt. Aber wir wussten, dass es die Möglichkeit bekommen, wenn wir weiterspielen. Nach dem Spiel ließ sich die Mannschaft vor der Südkurve feiern. Die Tore für Dortmund schossen Subotic, Reus, Şahin und Aubameyang. Dortmund verlässt damit den Tabellenkeller und belegt aktuell Platz 14. Der ukrainische Präsident Poroschenko beobachtet im Osten des Landes trotz der vereinbarten Waffenruhe eine Ausweitung der Kämpfe. Er macht Russland deshalb schwere Vorwürfe. Die USA berichten außerdem, dass Russland schwere Waffenlieferungen in die Ukraine vorbereitet. Die Kämpfer in der Ostukraine töten sich weiter. Sie wollen sich gegenseitig möglichst noch hohe Verluste bescheren, befürchtet der Russlandbeauftragte der Bundesregierung Gernot Erler. Das Gefährliche daran, so Erler, die Gewalt könne die Verbitterung jetzt erhöhen und dadurch die Bereitschaft zur Waffenruhe senken. Außerdem sprechen viele Äußerungen und Kampfmeldungen dafür, dass beide Seiten noch Gelände gut machen wollen. Das ist eigentlich sinnlos, da mit der Waffenruhe angeblich auch eine geografische Linie zwischen beiden Seiten vereinbart wurde. Ronny Thorau, Hauptstadtstudio Berlin. Im Schuldenstreit mit Griechenland wächst nach dem EU-Gipfel die Hoffnung auf eine schnelle Einigung. Es laufen gerade Vorgespräche für ein verändertes Rettungsprogramm. Die Euro-Finanzminister wollen am Montag in Brüssel darüber beraten. Schon beim Gipfel hatte sich der neue griechische Ministerpräsident Tsipras und Euro-Gruppenchef Dijsselbloem angenähert. Viel Zeit ist nicht mehr, denn das aktuelle Rettungsprogramm läuft Ende des Monats aus. Die IS-Terrormiliz hat im Irak die Stadt al-Baghdadi erobert. Sie war als eine der letzten Städte nicht in der Hand der Dschihadisten. Vorher war ein Angriff auf einen nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt zurückgeschlagen worden. Dort bilden US-Soldaten irakische Streitkräfte aus. Ein Pentagon-Sprecher sagte dazu, das sei kein großer Rückschlag und der erste Geländegewinn der Dschihadisten seit 2 Monaten. Börse aktuell. Die Hoffnung auf eine Einigung im griechischen Schuldenstreit macht den Anlegern Mut. Der Dow Jones legte um 0,5% zu auf 18.019 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,8% nach oben auf 4.384 Punkte. 1 Euro kostet aktuell 1,1388 $. Und so wird die Nachrichten mit Michael Bohm. Das Wetter. In der Nacht ist es anfangs trocken, bei Werten um 5 Grad. Später ziehen mehr Wolken auf, die im Westen von NRW Schauer bringen. Der Samstag bringt örtlich etwas Regen und dichte Wolken bei maximal 11 Grad. Der Sonntag wird trocken und auch mal sonnig. NRW Verkehr. Moment, keine Meldung. Gute Fahrt. Radio RSG am Wochenende. Die 15 beliebtesten Songs der NRW-Lokalradios, die Charts hier am Freitagabend, und Revolverheld ist runtergerasselt diese Woche. Letzte Woche noch auf der 1, diese Woche Platz 15. Das heißt, wir haben eine neue Nummer 1 diese Woche. Wer es ist, vor Mitternacht wissen wir es. Ich bin Kai Velo. Schönen Abend. Platz 15. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf, Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen.

Platz 13. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Lovers on the Sun, David Guetta, auch diese Woche auf Platz 13. Radio RSG. Taylor Swift geht ja dieses Jahr auf Tournee. The 1989 World Tour startet am 5. Mai und im Vorprogramm mit dabei ist James Bay. Der ist ja gerade mit dem Kritikerpreis bei den Brit Awards ausgezeichnet worden und das noch bevor er überhaupt sein Debütalbum veröffentlicht hat. Da lastet also enormer Druck auf ihn, das spürt er auch, sagt er. Die Erwartungen sind sehr hoch. Im März soll es ja endlich erscheinen und dann direkt mit Taylor Swift auf Tour. Der Mann startet dieses Jahr erst richtig durch. Mit Hold Back the River ist James Bay bei uns auf Platz 12. Radio RSG. Platz 12. The river, hold back. I could lie, could lie, could

All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Wieder eingestiegen auf Platz 7, Adel Tawil und zu Hause. Wir sind die NRW-Lokalradio-Charts am Freitag und wir nähern uns der Top 3. Bei Platz 6 sind wir angekommen, das ist Calvin Harris. Und es läuft ausgesprochen gut für ihn. Jetzt hat er gerade einen 3-Jahres-Vertrag in Las Vegas unterschrieben. Also wird er da unter anderem im MGM Grand Red Republic und auch in einer Disco vom Caesars Palace regelmäßig auflegen. Da werden Partys gefeiert, oh ja. Ein Wodka O kostet da $20. Also es wurde keine lange Nacht, als ich da war. Das konnte ich mir nicht leisten. 2 Plätze gestiegen, von 8 auf 6. Hier ist Calvin Harris und Blame. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. By the gods of me and you, we had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you,

Andreas Burani auf anderen Wegen. Und das waren die Charts für diese Woche. Ich bin Kai Belo. Schönen Start ins Wochenende. Kulthits und das Beste von heute. Radio RSG. Platz 3.

Es ist 0 Uhr.